Es ist 6 Uhr. Antenne Bad Kreuznach aktuell. Nachrichten aus der Rhein-Nahe-Region, Deutschland und der Welt. Mit Klaus Wente, guten Morgen. CDU-Vize Thomas Strobel ruft in den Jamaika-Verhandlungen FDP und Grüne zur Ordnung. Jetzt muss auf jeden Fall mancher Bohai um die Sondierungen ein Ende haben, sagte der Innenminister von Baden-Württemberg der Funke Mediengruppe. Wenn man nach Jamaika will, braucht man auch die CDU, fügte er hinzu. Und die ist mit Verlaub immer noch die stärkste der Parteien im Deutschen Bundestag. Mein Wunsch wäre, dass alle am Tisch so sach- und zielorientiert arbeiten wie die CDU. Verhandlungen würden immer schwerer, wenn man sie in der Öffentlichkeit führe, so Strobel. Der rheinland-pfälzische FDP-Chef Volker Wissing hat kurz vor der entscheidenden Jamaika-Sondierungsrunde den Abbau des Solidarbeitrags zur Grundbedingung für eine Koalition erklärt. Der Abbau des Solis ist von allen Parteien versprochen worden und damit eine Frage der politischen Glaubwürdigkeit, sagte Wissing der Welt. Wir können niemandem vermitteln, dass der Soli-Abbau erst dann möglich wird, wenn der Staat so hohe Überschüsse erzielt, dass keinem Politiker mehr einfällt, wofür man das ganze Geld sonst ausgeben könnte. Die AfD-Bundesvorsitzende Alice Weidel will nicht in den neuen Bundesvorstand ihrer Partei. Ich habe keine Ambitionen, dem nächsten Bundesvorstand anzugehören, sagte Weidel der Welt mit Blick auf die Vorstandsneuwahlen beim AfD-Bundesparteitag Anfang Dezember in Hannover. Sie habe den klaren Auftrag als Fraktionsvorsitzende im Bundestag, ihren Fokus auf den Aufbau dieser Fraktion zu richten und diesen Auftrag nehme sie sehr ernst, so Weidel. Zugleich sprach sie sich dafür aus, bei den Vorstandsneuwahlen in der AfD an der Doppelspitze festzuhalten. Und unmittelbar nach der Rückkehr von seiner Asienreise hat sich US-Präsident Donald Trump ein gutes Zeugnis ausgestellt. Er wolle die Bevölkerung darüber informieren, wie unglaublich erfolgreich diese Reise gewesen sei, sagte Trump in einer live aus dem Weißen Haus übertragenen Ansprache. Er habe die asiatischen Länder gegen die Bedrohung aus Nordkorea geeint und neue Allianzen geschmiedet. Auch werde er einen fairen Handel durchsetzen, so Trump. Soweit das Neueste aus unserer Nachrichtenredaktion. Der Verkehrsservice. Schönen guten Morgen auf die Straßen in der Region um 6:02. Und da bleibt mir nur zu sagen, bitte fahren Sie vorsichtig heute früh. Ja, das war eine kalte Nacht und die Straßen, die können an einzelnen Stellen auch wieder ein bisschen glatt und rutschig sein. Außerdem ist es teilweise noch sehr frühneblig. Auch da bitte achtsam sein und vorsichtig fahren. Wir brauchen Sie schließlich noch, ne? Und wenn Sie auch was gesehen haben, Staus oder Blitzer heute Morgen schon entdecken, rufen Sie uns gerne an unter der 08000 4x8:33. Das ist unsere kostenlose Antenne-Hotline. Der schnellste Verkehrsservice am Rhein und Nahe. Mit dem Salinenbräu. Lecker, frisch und hausgebraut. Das Original aus dem Brauwerk. Überall im Handel. Das Antennewetter. Ja, ein grauer Donnerstag wird das heute an der Nahe. Jetzt am frühen Morgen geht's wieder mit einigen Wolken los. Teilweise hält sich auch noch ein bisschen Frühnebel rund um Bad Kreuznach und Idar Oberstein. Und dort, wo dieser graue Schleier hängt, da bleibt's auch erstmal so. Andernorts kann's aber auch schon bis zum Mittag immer mal wieder kurzzeitig ein bisschen sonnig werden an Rhein und Nahe. Regen erwarten wir heute erstmal nicht. Es bleibt trocken. Und die Temperaturen, die klettern an der oberen Nahe bis auf 6 Grad, an der unteren bis auf 7 Grad nach oben. Im Moment messen wir 0,5 Grad in Weiler bei Bingen an der Grundschule, 0,3 Grad in Leisel, 0,2 Grad in Niederoberstein und 0,8 Grad aktuell in Bad Kreuznach am Kornmarkt. Das Antennewetter. Mit Schad Bad Kreuznach. Ihr Servicebetrieb rund ums Auto für Qualität und höchsten Sicherheitsanspruch. Autohaus Schad Bad Kreuznach. 88,3. Antenne Bad Kreuznach. Perfekt geweckt. Mit dem Autohaus Meuchel Reifenwechsel. Winterreifen pünktlich zur kalten Jahreszeit. Ihr Nissan Autohaus Morchel in Sprendlingen. Wunderschönen guten Morgen in die Region. Ja, viele kennen ihn ja, den Kinderschutzbund. Auch in der Region gibt's ihn, ja. Den Orts- und Kreisverband Bad Kreuznach, der Kinderschutzbund. Er wurde 1981 gegründet und hatte im Jahr 2015 schon mehr als 150 Mitglieder. Gleich ist der Kinderschutzbund. Aber nicht nur auf lokaler, sondern auf bundesweiter Ebene. Ein Thema hier bei uns im Antenne-Kalenderblatt. In ein paar Minuten nach Sophie B. Hawkins, Right Beside You. Und den Start in diesen Donnerstag machen wir jetzt mit Musik aus Irland von The Script Rain. Ich bin Heiko Gille. Schönen guten Morgen. Antenne Bad Kreuznach. Ein Sender. Alle Hits. Und jetzt mehr davon. 88,3. Woke. woke up this morning, can't shake the thunder from last night. You left with no warning and took the summer from my life. I gave you my everything, now my world it don't seem right. Can we just go back to being us again? Cause when I'm sitting in the bar, all the lovers with umbrellas always pass me by. It's like I'm living in the dark and my heart's turned cold since you left my life. And no matter where I go, girl, I know if I'm alone, there ain't no blue sky. I don't know what I'm doing wrong. Cause baby, when you're gone, all it does is rain, rain, rain down on me. Each drop is pain, pain, pain. When you leave, it's such a shame. Shelter here in the arms of someone new. But I'd rather be there under the covers just with you. Oh, cause you were my everything. Now I don't know what to do. Oh, I'm caught up in the storm. Cause baby, when you're gone, all it does is rain, rain, rain down on me. Each drop is pain. Umbrellas always pass me by. It's like I'm living in the dark and my heart's turned cold since you left my life. And no matter where I go, I know if I'm alone, there'd be no blue sky. I don't know what I'm doing wrong. Baby, when you're gone, all it does is rain, rain, rain down on me. Each drop is pain. Abwechslung den ganzen Tag. Oh, das ist ja fantastisch. Morgens zum Aufstehen. Während der Arbeit. Und abends zum Entspannen. Let me be the one to give you everything you want and need. Das ist die größte Vielfalt in der Musik. Antenne Bad Kreuznach. Ein Sender. Alle Hits. I'm gotta let it get cool in the city so close. There's a place where the girls sing right around the coast. Cool about my time, just a few good days. Not a matter of style, just listening to taste. Sophie B. Hawkins mit Right Beside You hier auf der Antenne. Schönen guten Morgen. 88.3 Antenne Bad Kreuznach. Kalenderblatt. Präsentiert vom Double Bull Dart Shop. Alles rund um den Dartsport. Riegelgrube 3 Bad Kreuznach. Am 16. November 1953, vor 64 Jahren, wurde in Hannover der Bund zum Schutz des Kindes gegründet. Ziele waren unter anderem der Kampf gegen Kindesmisshandlungen und sexuellen Missbrauch sowie die Linderung des psychischen und sozialen Elends der Kinder in der Nachkriegszeit. Mit fast 50.000 Mitgliedern ist er der mitgliederstärkste Kinderverband in Deutschland. Auch in der Region gibt es den Kinderschutzbund auf lokaler Ebene. Durch den Orts- und Kreisverband Bad Kreuznach, er wurde 1981 gegründet und hatte im Jahr 2015 mehr als 150 Mitglieder. Heute vor genau 25 Jahren, 1992, kam es bei uns in Deutschland zu einer ethischen Kontroverse. Am 16. November starb in der Uniklinik Erlangen ein Baby, das zuvor wochenlang im Körper seiner bereits hirntoten Mutter am Leben erhalten wurde. Das Vorgehen der Ärzte wurde in der Öffentlichkeit kontrovers diskutiert. Weihnachten ist wunderschön, das beweisen heute Abend die beiden Bosenheimer Chöre Klanglicht und Klangsterne bei einem Adventskonzert. Gesungen werden moderne und klassische Weihnachtslieder. Das Konzert beginnt um 17 Uhr in der Martinskirche in Bosenheim und der Eintritt kostet 6 Euro. Karten gibt's in der Bäckerei Heinz in Bosenheim. Und heute vor genau einem Jahr hat Barack Obama die deutsche Bundeshauptstadt Berlin besucht, zum letzten Mal als US-Präsident. Viele seiner Fans und Anhänger feierten ihn und verabschiedeten ihn. Neben seiner Präsidentschaft war Obama aber auch stets ein großer Musikfan. Zu seinen Favoriten gehört Eric Clapton und dessen Song Sweet Home Chicago hat Obama sogar selbst mal bei einer Party im Weißen Haus zum Besten gegeben. Hören wir doch mal rein, ja? Come on. Nicht schlecht, oder? Also da müssen wir echt sagen, singen konnte er auch. Wir hören jetzt aber trotzdem besser das Original hier auf der Antenne. Eric Clapton mit Sweet Home Chicago. Guten Morgen. Was ein toller Song für den Start in den Donnerstag. Eric Clapton mit Sweet Home Chicago hier auf der Antenne. Schönen guten Morgen in die Region. 6.18 Uhr haben wir's. Bitte fahren Sie vorsichtig heute früh. Das war eine kalte Nacht und die Straßen, die können an einzelnen Stellen auch wieder glatt und rutschig sein. Außerdem ist es teilweise auch noch sehr frühneblig. Auch da also bitte Acht geben und vorsichtig fahren. Wir brauchen Sie schließlich noch. Und wenn Sie was gesehen haben, Staus oder Blitzer entdecken, dann können Sie es uns gerne melden. Einfach anrufen auf der kostenlosen Antenne-Hotline 08000 4x die 8 33. Gute Fahrt, kommen Sie sicher an. Das Wetter heute Morgen geht sehr grau los, noch mit einigen Wolken, aber auch Nebel an Rhein und Nahe. Später klart's dann aber auf und zwischendurch kann auch mal die Sonne so ein bisschen rauskommen. Das Ganze bei Tageshöchstwerten bis 7 Grad. Es bleibt also frisch heute den ganzen Tag über. Gleich um halb die Nachrichten aus der Region. Außerdem spielen wir Ihnen ja ganz viel Musik hier auf der Antenne. Ein Sender, alle Hits, das ist ja unser Motto. Und dem kommen wir natürlich auch gleich wieder nach. Und mein Kollege Christian Semmet pickt sich im Tagebuch der großen Hits ja immer einen ganz besonderen aus. Und das hat er auch gleich wieder gemacht. In ein paar Minuten. Jetzt haben wir 6.19 Uhr. Schönen guten Morgen. Kommen Sie gut in den Donnerstag. Around me, we stare into each other's eyes, and what we see is no surprise. Got a feeling lost for treasure, and a love so deep we cannot measure. Dass wir Biere von den besten Braumeistern der Welt führen? Ach toll, wer sind Sie denn? Wir sind Real. Bis Samstag von Bitburger verschiedene Sorten. Je 20 mal 0,5 Liter Kasten nur 9,49 Euro. Hin zum Craft Beer Baltic Double je 0,33 Liter Flasche nur 2,49 Euro. Jeweils zuzüglich Pfand. Real. Der beste Wochenmarkt Deutschlands. Fußball, Bundesliga, Nervenkitzel. Antenne schickt Sie live ins Stadion zum 1. FSV Mainz 05 gegen den 1. FC Köln. Mit dem Antenne Mainz 05 Heimspielspiel gewinnen Sie fürs nächste Heimspiel 2 Tickets und seien Sie live dabei. Diesen Samstag Mainz gegen Köln. Wie das geht? Antenne hören, Antenne liken und bei Antenne mitspielen. Alle Infos auf www.antenne-kh.de. Das Antenne Mainz 05 Heimspielspiel. Spielen Sie mit. Viel Spaß im Stadion wünscht Ihnen der Schuh- und Sportpalast. Marken immer günstig. Im Schwabenheimer Weg Bad Kreuznach. Bei der The Voice of Germany Rubbellos-Aktion von Aldi Süd kannst du jetzt auch ohne Gesangstalent gewinnen. Zum Beispiel 4x 10.000 Euro, Costa-Kreuzfahrten und eine Reise zur The Voice of Germany Finalshow. Mehr Infos bei Aldi Süd und auf dasgroßebuzzern.de. Jagen Sie Ihren Alten doch mal zum Teufel. Zum Reifenteufel. Bis zum 30.11. 4 Hankook-Reifen ab 16 Zoll kaufen und 30 Euro Prämie sichern. Die beste Verbindung zwischen Ihrem Auto und der Straße stellen wir her. Reifenteufel. Reifen, Felgen und Service in den 10 Morgen 8 Pretzenheim oder unter reifenteufel.de. Nur jetzt beim Mediamarkt. Lieferluxus für TV und Haushaltsgroßgeräte ab 299 Euro. Lieferung, Aufbau, Anschluss, Inbetriebnahme und 0% Finanzierung. Wir machen das. Lieferluxus nur jetzt für 19 Euro. Mehr im neuen Prospekt, im Markt und im Netz. Hauptsache, ihr habt Spaß. Mediamarkt. Guck mal, der Hund hat einen Cowboyhut auf. Ist ja ein Knüller. Moment mal, echte Knüller gibt's nur bei Kaufland. Und zwar wochenweise Knüllerpreise. Zum Beispiel mit Milka-Schokolade, verschiedene Sorten, die 100-Gramm-Tafel für nur 69 Cent. Und Melitta-Auslese, verschiedene Sorten, die 500-Gramm-Packung nur 3,49 Euro. Kaufland, gute Woche. Lasst uns jeden Tag auch drunter spitze aussehen. Mit 3 für 2 kaufe 3 Teile aus der C&A Damen-Tageswäsche-Kollektion und bekomme das günstigste gratis. Nur bis zum 23.11. in deiner C&A-Filiale. C&A, Feel Good Fashion. 88.3 88.3, Antenne Bad Kreuznach. Das Tagebuch der großen Hits mit Christian Simmet. 16. November 2007. Seal steigt in die Charts ein. Um genau zu sein, Seal Henry Oluskan Olumide Idiola Samuel. Er landet einen Hit mit Amazing aus dem Album System. Der Song wird unter anderem zum musikalischen Thema der dritten Staffel von Germany's Next Topmodel. Ein Schelm, wer vermutet, dass das damit zusammenhängt, dass er mit Heidi Klum verheiratet war. In Deutschland, Österreich und der Schweiz hält sich der Song Amazing insgesamt um die 30 Wochen in den Charts. Seal singt in den 80ern in vielen Bars und Clubs und schließt sich einer britischen Funkband an, mit der er dann durch Asien tourt. Als er von der langen Reise zurückkommt, hat er scheinbar hin und wieder Zweifel an seinem Talent. Einem Freund stellt er oft die Frage, ob er denn überhaupt gut singe. Der Freund beantwortet die Frage damit, dass er besser singe als die meisten Künstler seiner Zeit. Jetzt ist Seal offenbar motiviert, es zu schaffen. Und prompt bringt er 1990 den Hit Killer raus und hat damit seinen ersten großen Erfolg. Heute wissen wir, dass es nicht der einzige große Hit von Seal bleiben wird und lauschen weiterhin gerne den Klängen seiner unverwechselbaren Stimme. It's not that you're bleeding, but you're through it now. So you run, so you run. I know that you need it, you can't live alone. So you run, so you run. Everyone says you're amazing now that you're clean. You got to let it go. So you run, so you run. Pretend you don't see it, then we can't live the lie. When you run, so you run. Wunderschönen guten Morgen in die Region. Um 6.29 Uhr gleich die Nachrichten für Sie. Jonas, wie heißt das? Mittwoch, Donnerstag, frei? Na, freu dich, Mila. Denn bei IKEA sind noch bis zum 26. November die Black Fridays mit vielen IKEA-Family-Angeboten, wie der Duktig-Spielküche für 49,99 statt 89 Euro. Alle Infos auf ikea.de. Hi, Satmi hier aus dem Vodafone-Shop Bad Kreuznach neben Müller. Ich lade dich ein, bei mir vorbeizuschauen. Hol dir das passende Angebot ab, sei es Mobilfunk oder Festnetz. Ich würde mich freuen. Antenne Bad Kreuznach aktuell. Nachrichten aus der Rhein-Nahe-Region. Mit Tobias Zapp, schönen guten Morgen. Spektakulärer Feuerwehreinsatz am Abend in Bad Kreuznach. Mitten auf der Salinenstraße hatte ein Auto in Flammen gestanden. Wie der Pressesprecher der Freiwilligen Feuerwehr, Alexander Jodeleit, mitteilt, war es auf der Salinenstraße in Höhe des Parkhauses Badeallee zu dem PKW-Brand gekommen. Während der Fahrt war das Auto eines Mannes plötzlich ausgegangen und hatte im Motorraum angefangen zu brennen. Innerhalb weniger Minuten stand das Auto im Vollbrand und qualmte ziemlich heftig. Der Fahrer hatte den Wagen zu diesem Zeitpunkt aber bereits verlassen. Im Einsatz war der Löschbezirk Süd. Die Löschkräfte hatten die Flammen recht schnell unter Kontrolle. Der Autofahrer wurde mit einem Schwächeanfall an den Rettungsdienst übergeben. Nach einer Dreiviertelstunde war der Einsatz beendet. Die OIE AG unterstützt auch zukünftig das Kulturfestival Ida Oberstein leuchtet. Oberbürgermeister Frank Frühauf und OIE-Vorstand Rainer Boost haben gestern die Partnerschaft um weitere 3 Jahre verlängert. Frank Frühauf, Oberbürgermeister der Stadt Ida Oberstein, am Antennenmikro. Da sind wir mehr als froh drüber, so einen Partner an der Seite zu haben, um das kulturelle Angebot an dem Mittelzentrum, an der Oberen Nahe einfach so aufrechterhalten zu können und Gemeinschaft Zukunft zu starten und für die Bürgerinnen und Bürger ein großes, vielfältiges Angebot über das ganze Jahr auf den Weg zu bringen. Müssen wir uns recht herzlich bedanken dafür, dass diese Kooperation für die nächsten Jahre wieder auf den Weg gebracht worden ist. Unter dem Sommerkulturfestival Ida Oberstein leuchtet, werden die Veranstaltungen wie Jazztage, Theatersommer und das Straßentheaterfestival zusammengefasst. Die Malteser in Bad Kreuznach setzen zukünftig auf einen eigenen Chatbot bei Facebook. Dieser Computerdienst kann ähnlich wie ein Mensch auf viele Fragen der Nutzer automatisiert Antworten geben. Das Computerprogramm wurde in Anlehnung an den Hilfsdienst auf den Namen Malti getauft. Die Malteser erhoffen sich durch den Chatbot schnellere Kommunikationswege bei einfachen Anfragen. Bei komplexeren Anfragen übernehmen die Teammitglieder der Malteser Facebook-Seite. Da der neue automatisierte Dienst mit jeder Suchanfrage dazulernt, wird dieser nach und nach verbessert und ausgebaut. Die Mörschieder Ortsvereine organisieren am Samstag einen Rekord-Adventskranz für den guten Zweck. Bereits zum 2. Mal in diesem Jahr engagieren sich die Vereine mit dieser Aktion unter anderem für die Sohnwald-Stiftung, aber auch für die Stefan-Morsch-Stiftung. Pressesprecherin Andrea Gifrudi. Ja, das ist natürlich eine super schöne Geschichte mit ganz vielen Menschen, die da hinkommen in der Vorweihnachtszeit, die die Gelegenheit haben, sich als Stammzellspender registrieren zu lassen. Aber auch wer das nicht möchte oder nicht kann, kann mit einer Geldspende diese Aktion unterstützen. Der Adventskranz soll mit einem Durchmesser von 15 Metern der größte werden, den es in Deutschland bisher gegeben hat. Der größte Adventskranz Europas hat gerade mal einen Durchmesser von 13 Metern und ist letztes Jahr in Lüneburg aufgehängt worden. Soweit das Neueste aus unserer Region. Weltnachrichten wieder in einer halben Stunde. Der Verkehrsservice. Ja, ein grauer Donnerstag wird das heute an der Nahe. Jetzt am frühen Morgen geht's wieder mit einigen Wolken los. Aber wir schauen natürlich erstmal auf die Straßen, bevor wir Ihnen erzählen, was wettertechnisch los ist. Wichtig ist natürlich auch zu wissen in Bezug auf das Wetter heute früh. Es kann immer noch ein bisschen glatt sein, wenn Sie unterwegs sind. Ja, stellenweise auch rutschig. Außerdem ist es teilweise auch noch ein bisschen frühneblig. Auch da bitte achtsam sein, wenn Sie heute Morgen in Richtung Job starten. Dann bitte aufpassen in Bad Kreuznach auf der Winzenheimer Straße in Richtung Stadteinwärts. Hier wird es aktuell schon ein bisschen voller. Es gibt heute Morgen auch hier bestimmt wieder teilweise stockenden Verkehr. Bitte einfach ein bisschen mehr Zeit einplanen. Wenn Sie sonst noch was gesehen haben, Staus oder Blitzer entdecken, melden Sie es uns gerne unter der 08000 4x die 833 oder schicken Sie uns einfach eine WhatsApp-Sprachnachricht hier ins Studio. Gute Fahrt und kommen Sie sicher an. Der schnellste Verkehrsservice am Rhein und Nahe. Mit dem Salinenbräu. Lecker, frisch und hausgebraut. Das Original aus dem Brauwerk. Überall im Handel. Das Antennewetter. Ja, wird grau, habe ich eben schon gesagt. Jetzt am Morgen geht's mit einigen Wolken los. Teilweise hält sich ja noch ein bisschen Frühnebel rund um Bad Kreuznach und Niederoberstein. Und dort, wo dieser graue Schleier hängt, da bleibt's auch erstmal so. Andernorts kann aber auch schon bis zum Mittag dann immer mal wieder kurzzeitig die Sonne durchgucken an Rhein und Nahe. Regen erwarten wir heute nicht. Es bleibt trocken und die Temperaturen, die klettern an der oberen Nahe bis auf 6 Grad. An der unteren Nahe geht's sogar noch ein bisschen weiter rauf, bis auf 7 Grad sogar. Jetzt aktuell sehr eisig noch. Ja, Werte knapp über der Gefrierpunktmarke. 0,5 Grad, die messen wir in Monzingen am Kindergarten. 0,4 Grad aktuell in Bruschied an der Burgruine. 0,2 Grad in Niederoberstein und 0,8 aktuell in Bad Kreuznach am Kornmarkt. Auch noch sehr frisch. Das Antennewetter. Mit Schad Bad Kreuznach. Ihr Servicebetrieb rund ums Auto für Qualität und höchsten Sicherheitsanspruch. Autohaus Schad Bad Kreuznach. 88,3 Antenne Bad Kreuznach. Perfekt geweckt. Mit dem Autohaus Meuchel Reifenwechsel. Winterreifen pünktlich zur kalten Jahreszeit. Ihr Nissan Autohaus Meuchel in Sprendlingen. Zwei Filme, die es wirklich in sich haben, laufen heute in den Kinos in der Region an. Welche das sind, das erzähle ich Ihnen gleich nach Musik von Vincent Weiss, Frische Luft. Und wir spielen Ihnen Asia mit Heat of the Moment hier auf der Antenne. Kommen Sie jetzt gut in diesen Donnerstag. Um 6.36 Uhr darf jetzt abgerockt werden. Ich bin Heiko Gille, schönen guten Morgen. One thing I said that I would never do, a look from you and I would fall from grace, and that would wipe the smile right from my face. Do you remember when we used to dance, and incidents arose from circumstance? One thing led to another, we scream together songs unsung. Concern yourself with bigger things. You catch a pull and ride the dragon's wings. 'Cause it's the heat of the moment. The heat of the moment. The heat of the moment. Showed in your we'll be right back.

Ein toller Song, der nicht fehlen darf. Heute Morgen hier auf der Antenne. Ein Sender, alle Hits. Und heute an diesem Donnerstag laufen die neuen Kinofilme an in der Region und natürlich auch bei Ihnen im Cineplex in Bad Kreuznach. Da sehen Sie ab heute den Film Happy Death Day auf der Leinwand. Ja, da fällt mir gerade ein, ich habe da schon mal so eine kleine Vorschau dazu gesehen. Das fand ich auch ziemlich abgefahren. Ein Horror-Thriller um eine junge Frau, die den Tag ihrer Ermordung immer wieder durchlebt. Happy Death Day, ab heute neu auf der Kinoleinwand. Und Sie sehen den Film Justice League. Mit Batman und Co. So viele Superhelden in einem Film gab es schon lange nicht mehr. Und meine Kollegin Nina Liebold stellt uns diesen Film jetzt mal ganz ausführlich vor in unserem heutigen Kinotipp. Und jetzt schon mal die Nummer aufschreiben. 08000 4x die 833. Die brauchen Sie gleich. Wir haben auch Kinokarten für Sie heute Abend wieder reserviert. Sie können Karten gewinnen gleich hier bei uns auf der Antenne. Schönen guten Morgen und jetzt übergebe ich das Mikro an meine Kollegin Nina Liebold. Bitteschön. Die 88.3 Antenne Bad Kreuznach Scene News. Eine neue Ära der Helden steht bevor. Batman, Wonder Woman, Aquaman, The Flash und Cyborg schließen sich im actiongeladenen DC-Superheldenfilm Justice League zusammen und kämpfen mit vereinten Kräften gegen das Böse. Wir müssen bereit sein. Du, ich, die anderen. Es steht ein Angriff bevor. Von weit her. Er steht nicht bevor, Bruce. Er hat schon begonnen. Als ein scheinbar unbesiegbarer Bösewicht aus einer anderen Welt wieder zum Leben erwacht und die Erde bedroht, ist ein einziger Superheld nicht genug, um ihn aufzuhalten. Gelingt es dem Superheldenteam Justice League, den Planeten vor einem Angriff mit katastrophalen Folgen zu retten? Das ist verrückt. Gegen den Teufel in der Hölle zu kämpfen. Greift nicht allein an. Wir tun das gemeinsam. Ist ja echt cool, dass ihr bereit für den Kampf seid und so, aber ich habe noch nie so gekämpft. Ich schub's nur mal jemanden und dann renn ich weg. Nach dem ersten großen Auftritt von Superhelden wie Aquaman, der König der Weltmeere, The Flash, dem schnellsten Mann der Welt, und Cyborg, der halb Mensch und halb Maschine ist, erwartet die Fans ein Wiedersehen mit dem coolen Ben Affleck als Batman und der wunderbaren Gal Gadot als Wonder Woman. Großartige Special Effects, sympathische Superhelden und Action vom Feinsten versprechen einen epischen DC-Blockbuster. Freut mich zu sehen, dass Sie wieder mit anderen zurechtkommen. Gekleidet wie eine Fledermaus. Finde ich gut. Vielleicht nur vorübergehend. Nina Liebold, Kinoredaktion. Die 88.3 Antenne Bad Kreuznach Cine News wurden präsentiert vom Cineplex. Du bist mein Kino. Ja, das war doch ganz cool, oder? Wenn Sie Bock haben, ins Kino zu gehen, einfach anrufen 08000 4x die 833. Wir haben Kinotickets für Sie heute Abend reserviert. Einfach durchklingeln 08000 4x die 833. Ich drück die Daumen. Have to worry about nothing. Cause we got the fire and we burn in one hell of a something. They're gonna see us from outer space, light it up like we're the stars of the human race, human race. When the lights turn it down, they don't know what they heard. Shut the marsh, play it loud. Gonna let it burn. all burn it out, out, out. We can light it up, up, up, so they can't put it out, out, out. We can light it up, up, up, so they can't put it out. And we're gonna let it burn, burn, burn, burn. We're gonna let it burn, burn, burn, burn. Gonna let it burn, burn, burn, burn. We're gonna let it burn, burn, burn, burn. When the lights turn down, they don't know what they heard. Strike the match, burn it down. Giving love to the world. We'll be raising our hands, shining up to the sky. 'Cause we got the fire, fire, fire. Yeah, we got the fire, fire, fire. And we're gonna let it burn. Ellie Goulding mit Burn hier auf der Antenne. Schönen guten Morgen in die Region, auf den Straßen. Da gibt's aktuell nichts Neues. Wenn Sie was entdeckt haben, Staus oder Blitzer sehen heute früh, dann rufen Sie uns gerne an unter der 08000 4x die 833. Wir sagen's für Sie an alle Hörer in der Region weiter. Das Wetter, das geht jetzt heute früh noch ziemlich grau los mit einigen Wolken, aber auch Nebel an Rhein und Nahe. Später klart's dann, wenn's überhaupt erstmal richtig hell ist. Ja, noch ein bisschen auf und zwischendurch kommt die Sonne raus. Das Ganze bei Tageshöchstwerten bis 7 Grad. Also es bleibt ein frischer Tag heute. Gleich für Sie Sunrise Avenue, die coolen Rocker aus Finnland, I Help You Hate Me mit ihrer aktuellen Single. Wir spielen Ihnen Avicii mit Without You und natürlich gleich um 7 Uhr auch die Nachrichten aus Deutschland und der Welt. Schönen guten Morgen. Sie sind klein, sie sind gemein und hinterlistig. Sie lauern überall und sie haben nur ein Ziel, ihr Auto. Es soll klappern. Ich will, dass es knallt. Es muss stillstehen. Für immer. Die kleinen gemeinen Schäden, sie machen Ärger, wo immer sie können. Bei dem Ärger können sie sparen. Mit dem neuen Volkswagen Economy Service. Der günstige Service für Volkswagen ab 4 Jahren. Jetzt bei allen teilnehmenden Partnern. Volkswagen. Es gibt Prepaid so? Ach nee, mein Datenvolumen ist schon wieder alle. Sag mal, kann ich mal kurz dein Handy haben? Bitte. Und es gibt Prepaid von der Telekom. Na klar, hier, surf so viel du willst. Ich hab jetzt satte 15 GB extra Datenvolumen. Prepaid von der Telekom. Einmalig bis zu 15 GB geschenkt bekommen. Nur für kurze Zeit. Ab 9,95 Euro. Jetzt in allen Telekom-Shops. Die Sparkasse Rhein-Nahe lädt ein zur Anlegermesse 2017. Welcher Anlegertyp sind Sie? Sind Sie risiko- oder sicherheitsorientiert? Wie strukturieren Sie gezielt Ihr Vermögen? Ihre Fragen, unsere Antworten, optimale Lösungen. Am Samstag, den 18. November ab 12.30 Uhr am Kornmarkt in Ihrer Sparkasse Rhein-Nahe. Die Anlegermesse. Einfach gut anlegen. Wenn's um Geld geht, Sparkasse. Bei der The Voice of Germany Rubbellos-Aktion von Aldi Süd kannst du jetzt auch ohne Gesangstalent gewinnen. Zum Beispiel 4x 10.000 Euro, Costa-Kreuzfahrten und eine Reise zur The Voice of Germany Finalshow. Mehr Infos bei Aldi Süd und auf dasgroßebuzzern.de. Die Anlegermesse am Samstag, den 18. November in der Sparkasse Rhein-Nahe am Kornmarkt. Ab 10.30 Uhr mit Katerfrühstück, interessanten Vorträgen, kostenlosen Workshops und Infoständen. Die Anlegermesse. Einfach gut anlegen. Infos unter sparkasse.net. Wenn's um Geld geht, Sparkasse. Etwas Dunkles kommt auf uns zu. Etwas, dem sich keiner entziehen kann. Etwas, das uns alle in seinen Bann reißen wird. Nicht fürchten, sparen. Am Wochenende startet die Black Week mit den besten Angeboten des Jahres. Bei Saturn. 88,3. I know you wanna see me falling out the window. I know you wanna see me crashing down, crashing with my plane. Maybe I'm way too young to die, but I'll help you get over me. I broke many hearts throughout my days. Yours was the hardest one to face. Though I've never been a saint, I still love you every day. Just not the lover kind of way. I know if someone ran me down, this would be easy on you now. You could cry and you could grieve, then you would get over me. I'm not easy on the eyes, yeah. I changed my profile picture too. I took an ugly one for you to help you say goodbye. To help you let go, I wear the t-shirt you hate. Let my hair grow, not in the good kind of way. I stay at home, make sure you never see me smile. Liebe Antenne-Hörer, viele in Bad Kreuznach und einer Rhein-Nahe-Region hören uns jeden Tag den ganzen Tag, also mehr als 12 Stunden täglich. Genauso lange arbeitet unser Antenne-Team am Mikro und hinter den Kulissen, um Sie möglichst angenehm durch den Tag zu begleiten. Und da wir Privatradios keine Gebühren erhalten, wie der SWR, HRA, DZDF oder all die anderen, sind vor allem für uns die Einschaltquoten lebensnotwendig. Diese werden in einer bundesweiten Telefonbefragung derzeit ermittelt. Bitte seien Sie vorbereitet, wenn bei Ihnen das Telefon klingelt und der Anrufer möchte jemanden aus Ihrer Familie zu seiner Mediennutzung befragen. Also auch, welchen Sender Sie hören und vor allem, wie lange Sie hören. Dies geschieht übrigens per Zufallsauswahl. Es könnte sein, dass derjenige aus Ihrer Familie befragt wird, der als letztes Geburtstag hatte oder als nächstes. Egal, wer von Ihnen befragt wird, bitte nehmen Sie sich die Zeit und sagen Sie Ja zu Ihrem Radio. Wir bedanken uns sehr für Ihre Unterstützung. That we would always be. Without you I feel lost at sea. Through the darkness you'd hide with me. Like the wind we'd be wild and free. You said you'd follow me anywhere. Through your eyes tell me you won't. hardest beat.